Wenn du noch eine Mutter hast, dann danke Gott dafür. Den allerschönsten Blumenstrauß bring ihn noch heute zu ihr. Sie trug für dich wohl manches Jahr des Lebens Mühe und Last. Schenk du ihr diesen einen Tag, solang du sie noch hast, solang du sie noch hast. Wie viele Nächte hat sie schon bei dir durchwacht? Den allerschönsten Blumenstrauß bring ihn noch heute zu ihr. Sie trug für dich wohl manches Jahr des Lebens Mühe und Last. Schenk du ihr diesen einen Tag, solang du sie noch hast, solang du sie noch hast. Des Lebens Mühe und Last. Schenk du